Erster Jakob sah Esau kommen. Esau hatte 400 Männer bei sich. Jakob teilte seine Kinder auf. Sie gingen zu Lea, Rahel und den zwei Mägden. Zweiter die Mägde und ihre Kinder gingen zuerst. Dann kamen Lea und ihre Kinder. Danach kamen Rahel und Josef. Dritter Jakob ging vor Esau. Er verneigte sich 7-mal. Er beugte sich bis zum Boden. Vierter Esau rannte zu Jakob. Er umarmte ihn. Er küsste ihn. Beide weinten. Fünfter Esau sah die Frauen und Kinder. Er fragte Jakob, wer sind diese Menschen bei dir? Jakob antwortete, das sind die Kinder. Gott hat sie mir gegeben. Sechster die Mägde und ihre Kinder kamen näher. Sie verneigten sich. Siebter dann kamen Lea und ihre Kinder. Sie verneigten sich auch. Danach kamen Rahel und Josef. Auch sie verneigten sich. Achter Esau fragte, was ist mit all diesen Tieren und Menschen? Jakob antwortete, ich wollte dir eine Freude machen. Neunter Esau sagte, ich habe genug. Lieber Bruder, behalte deine Geschenke. Zehnter Jakob sagte, nein, bitte. Wenn ich dir wichtig bin, nimm mein Geschenk an. Ich habe dein Gesicht gesehen. Es war wie das Gesicht eines Engels. Du warst gut zu mir. Elfter, nimm bitte mein Geschenk an. Gott hat mir viel Gutes gegeben. Ich habe genug. Jakob bat ihn so lange, bis Esau das Geschenk annahm. Zwölfter Esau sagte, lass uns jetzt gehen. Ich werde vor dir hergehen. Dreizehnter Jakob antwortete, meine Kinder sind noch klein. Viele Schafe und Kühe haben Babys. Wenn wir zu schnell gehen, sterben alle Tiere. Vierzehnter bitte, mein Herr, geh du voran. Ich werde langsam gehen. Ich warte auf die Kinder und die Tiere. Ich komme dann zu dir nach Seir. Fünfzehnter Esau sagte, ich lasse einige meiner Männer bei dir. Jakob antwortete, warum? Ich möchte nur, dass du mich magst. Sechzehnter an diesem Tag ging Esau zurück nach Seir. Siebzehnter Jakob ging weiter nach Sukkot. Er baute ein Haus für sich. Für seine Tiere baute er kleine Hütten. Darum heißt der Ort Sukkot. Achtzehnter Jakob kam sicher in die Stadt Sichem. Die Stadt ist im Land Kanaan. Er kam aus Mesopotamien. Er baute sein Zelt vor der Stadt auf. Neunzehnter er kaufte ein Stück Land. Dort stand sein Zelt. Er kaufte es von den Söhnen von Hemor. Es kostete 100 Kesiter. Zwanzigster er baute dort einen Altar. Er nannte ihn El, Gott Israels.